Die beiden Supermächte, die bei den Konsultationen ihrer Außenminister Shevardnadze und Baker Ende vergangener Woche in Jackson Hole einen Datenaustausch über die Vorräte an chemischen Waffen vereinbart hatten, scheinen nun endlich den Weg für ein allgemeines Chemiewaffenverbot freizumachen, um das sich seit Jahren in Genf die UNO-Abrüstungskonferenz der 40 Staaten bemüht. Zu den Reden von Shevardnadze und des polnischen Außenministers Kubiczewski vor der 44. UNO-Vollversammlung ein Telefonbericht von Georg Franco aus New York. Der Sowjetaußenminister begrüßt den amerikanischen Vorschlag auf Ausmerzung chemischer Waffen und geht in seinen Vorschlägen noch weiter. Er fordert Verzicht auf jeden Einsatz chemischer Waffen unter allen Umständen. Über die Sicherheitsprobleme hinaus stehen Fragen humanitärer Zusammenarbeit im Vordergrund, besonders auf den Gebieten des Umweltschutzes und wirtschaftlicher Entwicklung. Nuklearwaffen sind nicht nur wegen ihrer zerstörerischen Gewalt abzulehnen, sie reißen eine Kluft zwischen nationalen und weltweiten Interessen auf. Nukleare Waffen dienen den nationalen Interessen keines Landes. Die Sowjetunion schlägt eine Konferenz aller nuklearer Mächte vor, um dieses Problem zu behandeln. Wiederum wird die Einstellung aller nuklearen Teste gefordert. Außenminister Shevardnadze weist auf die Annäherung der NATO-Länder mit den Warschau-Pakt-Ländern in Wien hin und betont sinnvolle Vorschläge der NATO-Vertreter, die sich den Stellungen der Warschau-Pakt-Länder nähern. Die Entwicklungen auf dem europäischen Kontinent erfordern dringend eine Aussprache über taktische Atomwaffen. Weltweite offene Politik müsse integraler Teil für Sicherheit und Frieden werden. Die Sowjetunion baut ein neues Gesellschaftsmodell, neu zwischen Völkern und Nationen, neues Modell des Sozialismus mit seinen humanitären Möglichkeiten. Es wird nicht nur die Fassade frisch gestrichen, sondern die ganze Struktur neu errichtet. Der polnische Außenminister Kubiczewski erinnerte in seiner Rede an den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vor 50 Jahren als Folge des Angriffs Nazi-Deutschlands, der in Verschwörung mit der Stalin-Regierung in der Sowjetunion erfolgte. Eine volle, endgültige Klärung der Geschehnisse kurz und während des Krieges müssen noch immer erfolgen. Polen wolle der Verwirklichung der Menschenrechte Vorrang einräumen. Der Minister betonte den besonderen Beitrag Polens zur Waffenbegrenzung in Europa und gab Ziffern der kommenden Abrüstung Polens. Die Weltschuldenprobleme fügen dem Entwicklungsprozess massiven Schaden zu. Polen sei besonders besorgt über den Mangel an Fortschritt in den Problemen der Mitteleinkommenländer. Ohne Schuldenregulierung werden nationale Wirtschaftspolitik und Sparmaßnahmen nur Maßnahmen auf dem Papier bleiben. Dem Westen ist klar, dass die Reformer in Polen und in Ungarn, aber auch in der Sowjetunion Hilfe brauchen, wenn sie den revolutionären Wandel in den sozialistischen Ländern verwirklichen wollen. Die Amerikaner, aber auch die Europäer sind dazu bereit, wenn sie auch die Finanzforderungen aus Warschau und Budapest nur unzureichend erfüllen können. Auf jeden Fall ist die europäische Gemeinschaft bereits vom Rat zur Tat geschritten. Sie hat nicht nur eine kostenlose Lebensmittelhilfe auf den Weg gebracht, sondern auch durch die EG-Kommission einen Finanzierungsplan aufgestellt. Gebeamte haben das Aktionsprogramm im französischen Kürzel FAR getauft. Pologne, Hongrie, Assistance à la Restructuration économique. Auf gut Deutsch, Hilfsprogramm für die Umstrukturierung der Wirtschaft in Polen und Ungarn. FAR, das bedeutet auf Deutsch jedoch auch Leuchtturm. Und dieser Begriff ist durchaus passend. Denn mit dem umfassenden Hilfsprogramm setzen die westlichen Industrienationen ein deutliches Signal ihrer Hilfsbereitschaft für diese beiden osteuropäischen Länder, die sich im Augenblick im politischen und wirtschaftlichen Umschwung befinden, wollen ihnen, wenn man so will, den Weg in eine bessere Zukunft weisen. Gemäß einem Beschluss des Weltwirtschaftsgipfels von Paris wollen 24 Nationen, das sind die EG- und EFTA-Staaten, sowie die USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Japan und die Türkei, zusammenarbeiten, um die Umstrukturierung in den beiden Ländern zu fördern und auch finanziell zu unterstützen. Mit der Koordinierung der Hilfsaktion ist die EG-Kommission in Brüssel beauftragt. Und sie hat bei der heutigen Sitzung der Gruppe der 24 in Brüssel die Initiative ergriffen und einen Vorschlag für konkrete Hilfsmaßnahmen vorgelegt. Er konzentriert sich im Wesentlichen auf drei Elemente. Erstens, Polen und Ungarn sollen im kommenden Haushaltsjahr eine direkte Finanzhilfe in Höhe von 1,2 Milliarden Mark erhalten, von denen die Europäische Gemeinschaft aus ihrem Budget ein Drittel zahlt. Zweitens, den beiden Ländern soll der Zugang zu Billigkrediten der Europäischen Investitionsbank ermöglicht werden. Abgesichert werden diese durch den Haushalt der Gemeinschaft. Und schließlich drittens sollen die Bemühungen um eine Agrarstrukturreform verstärkt werden. Die Kommission schlägt vor, dass die 24 den beiden Ländern so schnell wie möglich landwirtschaftliches Gerät liefert oder Pestizide zur Unkrautvertilgung auch Produktionsstätten baut. Darüber hinaus will die Brüsseler Behörde erreichen, dass die Gruppe der 24 alle Handelsbeschränkungen, zum Beispiel Mengenkontingente, gegenüber Importen aus Polen und Ungarn abbaut. Dass diese beiden bessere Absatzchancen als bisher bekommen. Heute neuer Schwung für Rüstungskontrolle zwischen Ost und West. Eine Sendung von Hermann Bohle. Frieden schaffen mit immer weniger Waffen. In diesen Wochen immer neuer Initiativen von West und Ost sprießen Hoffnungen. Das Ende der Chemiewaffen scheint in Sicht, seit Amerikas Präsident Bush und der sowjetische Außenminister Shevardnadze vor der in New York tagenden Vollversammlung der Vereinten Nationen die sofortige Zerstörung vorhandener Bestände entweder total, so der Russe, oder zu 80%, wie es die USA anbieten, ins Auge fassen. Die seit 1985 in Genf bereits weit vorangekommenen Verhandlungen beider Weltmächte über die Halbierung ihrer nuklearen Fernwaffen erhalten endlich Auftrieb, weil die Sowjetunion zum Abschluss dieser mit Start bezeichneten Gespräche eine Vorbedingung fallen lässt, die seit 4 Jahren wie ein Felsblock vor dem Ausgang des Tunnels gelegen hatte. Moskau verlangt nicht mehr, dass die USA auf ihr Programm zur Errichtung eines Abwehrgürtels im Weltraum gegen anfliegende Raketen verzichten. Lange Jahre hatte die Sowjetmacht internationale Abrüstung behindert, weil sie die gegenseitige narrensichere Verifikation, die Kontrolle über die Einhaltung geschlossener Abrüstungsverträge, verweigerte. Jetzt schlossen beide Großmächte im wilden Westen der USA in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming gleich 2 Vereinbarungen um Wege zur narrensicheren Verifikation sowohl des weltweiten Verbots aller Chemiewaffen wie der Verringerung der strategischen atomaren Fernwaffen freizumachen. Zugleich vereinigten sich die Außenminister Baker für die USA und Shevardnadze in Jackson Hole per schriftlicher Vereinbarung über die grundsätzliche Einschaltung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag in Holland im Falle von Streitigkeiten. Wir untersuchen heute: erstens, was steht konkret an? Zweitens, welche Chancen und welche Pferdefüße? Drittens, die Großen unter sich, wie steht es um Europas Mitsprache? Am vergangenen Samstag in Jackson Hole im amerikanischen Bundesstaat Wyoming unterzeichneten die Außenminister Baker und Shevardnadze nach 2-tägigen Gesprächen an einem einfachen Holztisch unter freiem Himmel 6 Vereinbarungen, die den Fortgang der Abrüstungsverhandlungen beschleunigen können. Erstens werden Experten beider Länder gegenseitige Kontrollbesuche in chemischen Fabriken und Anlagen machen, um praktisch auszuprobieren, wie man einander narrensicher überwacht. Zweitens sind ebensolche probeweisen Inspektionen der Anlagen vorgesehen, von denen strategische Fernwaffen, Bomber und Raketen mit mehr als 5.500 Kilometer Reichweite gestartet werden. Dies ebenfalls nach dem von den USA vorgesehenen Motto: Probieren geht über Studieren. Erst erproben, wie man kontrolliert, dann den Vertrag unterschreiben. Drittens informieren sich beide Großmächte, bevor sie in militärischen Manövern strategische Fernwaffen benutzen, also bewegen. Viertens wird die Zahl mobiler, nämlich nicht fest verbunkerter, mithin nur schwer entdeckbarer Raketenabschussvorrichtungen auf 10 im Bereich der Fernwaffen je Anlage begrenzt. Fünftens geht es um die Stärkung der Rolle des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, wie eben erwähnt. Sechstens um spezielle Probleme beider Länder bezüglich der Eskimos in Alaska und Sibirien sowie der Benutzung der Beringstraße zwischen USA und Sowjetunion ganz im hohen Norden, wo sich USA und UdSSR ja fast berühren. Kein Zweifel, hier kommt, wie beide Außenminister es auch mit Worten und Gesten dokumentierten, eine ganz neue Atmosphäre zwischen den 2 an sich konkurrierenden Weltmächten ins Spiel. Im Generalsekretariat der Nordatlantischen Verteidigungsorganisation NATO in Brüssel sieht Botschafter Henning Wegener, der traditionell deutsche für Politik zuständige beigeordnete Generalsekretär, neuen Schwung für die internationale Abrüstung. Mein Eindruck ist, dass diese Weisungen gerade da ansetzen, wo die Verhandlungen bisher ins Stocken gekommen waren und wo derartige zusätzliche Ministerweisung außerordentlich hilfreich sein kann. Dass es bislang stockte, lag in den verschiedenen Abrüstungsgremien an unterschiedlichen Problemen. beginnen wir bei den Verhandlungen über strategische Waffen, START genannt, die heute in Genf fortgesetzt werden. Diese Verhandlungen, die jetzt Amerikas früherer Bonner Botschafter Byrd führt, haben zum Ziel, die strategischen Fernwaffenarsenale beidseitig um 50% zu verringern. Jede Seite soll nur noch 1.600 Trägersysteme behalten, anstelle von 1.898 für die USA und 2.468 für die Sowjetunion gegenwärtig. Jeder wird nach Vertragsabschluss noch 6.000 atomare Gefechtsköpfe auf den verbleibenden Trägern haben, anstelle jetzt für Amerika knapp 12.200 und für die Sowjetunion 10.700. Das sogenannte Gesamtwurfgewicht, da geht es um die Größe und Schwere der Gefechtsköpfe, die verschossen werden, soll auf das heutige amerikanische Niveau herabgesetzt werden. Für Moskau, das die bei weitem gewichtigeren Atomsprengköpfe besitzt, heißt das Abbau auf die Hälfte. Über die Grundsätze ist man sich in Genf seit langem einig. Rund 40 Seiten in Vertragssprache entworfener Text liegen bereits vor. Doch es gibt da noch viele sogenannte eckige Klammern im Text. Sie markieren die Stellen, wo noch keine Einigung im Einzelnen erreicht ist. Uneins war man sich vor allem über die Einbeziehung mobiler, das heißt nicht fest verbunkerter Fernraketen. Diese gefährlichen, weil schwer durch Beobachtung aus Erdsatelliten lokalisierbaren Waffen besitzen die Sowjets bereits mit 137 Raketen der Typen SS-24 und SS-25, die USA dagegen noch nicht. Deshalb bestanden sie bislang auf dem Verbot. Jetzt rücken die USA davon ab. Die Schattenseite: wenn die Sowjets dieses Potenzial behalten wollen, müssen sich auch die Amerikaner solche Waffen zulegen. Immerhin kommt man in der Frage erst einmal weiter. Sie blockiert jetzt nicht mehr. Noch ungelöst ist die andere Kernfrage nach den ganz schweren ballistischen Raketen mit riesigen Sprengköpfen. Davon haben die Russen 154 vom Typ SS-18, die Amerikaner keine. Washington verlangt zumindest das Verbot der weiteren Erzeugung, der Modernisierung, Entwicklung und der Flugtests mit solchen Waffen, die damit langsam verschwinden sollen. Auch die Einbeziehung der aus U-Booten gestarteten atomaren Marschflugkörper in den START-Vertrag war bisher strittig. Die USA besitzen bereits solche Cruise-Missiles und wollten bisher nicht darüber verhandeln. Die Sowjets führen diese Waffen gerade erst ein und verlangen Begrenzung. Eine amerikanische Geste, Regelung außerhalb des START-Abkommens, macht hier jetzt auch den Weg freier. Doch bleibt das Thema sehr vielschichtig und kompliziert, wie Botschafter Wegener es sieht. Ich glaube, man darf grundsätzlich die Komplexität moderner Abrüstungsverhandlungen nicht unterschätzen. Der START-Vertrag, das bedeutet das Instrument mit unendlich vielen eckigen Klammern versehen, an dem die Verhandlungspartner heute arbeiten, ist ein Konvolut von vielen hundert Seiten und einer für den Laien fast unvorstellbaren Detailliertheit. Und jetzt müssen natürlich diese noch sehr allgemein formulierten Ministerweisungen im Einzelnen umgesetzt werden. Das wird seine Zeit dauern, aber das Wichtige ist, die Richtung stimmt, ein neues Momentum ist in die Verhandlungen hinein injiziert worden und ich glaube, das sollte uns alle mit Hoffnung erfüllen, dass diese wichtigen Verhandlungen nunmehr beschleunigt weiterlaufen können. Entscheidend für diese Hoffnung ist der Verzicht der Sowjetunion auf die Vorbedingungen, was das in der Erforschungsphase befindliche amerikanische Weltraumraketenabwehrsystem SDI betrifft. Admiral Wellershoff, der Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr, findet diese sowjetische Geste allerdings ziemlich normal, wie er im Gespräch mit dem Deutschlandfunk sagt. Die Aufgabe des SDI-Vorbehalts oder seine Abschwächung ist übrigens so sensationell, finde ich das wenigstens nicht. Im Wesentlichen aus zwei Gründen. Einmal, weil wohl mittlerweile jeder einsehen muss, dass eine wasserdichte SDI-Installation ohnehin nicht möglich ist. Also fragt man sich, was schadet es eigentlich dem jeweils anderen, wenn sich die Supermächte Einrichtungen zur Verteidigung von Gebieten oder Punkten einrichten. Und zweitens finde ich das kein Entgegenkommen, weil die Haltung der USA hier von vornherein sehr klar gewesen ist und die Sowjetunion im Übrigen eigene Einrichtungen vergleichbarer Art hat. Hier kommt freilich auch ein Pferdefuß zum Vorschein. Zum einen beharrt Moskau auf dem Willen, SDI zu verhindern. Es behält sich das Recht vor, aus dem START-Vertrag wieder auszuscheiden, falls die USA eine Raketenabwehr im Weltraum tatsächlich stationieren. Die Sowjetunion verlangt auch, dass sich die USA bezüglich einer Erprobung von SDI-Elementen an die enge Auslegung des ABM-Vertrages von 1972 halten. Dieses Vertragswerk zur Begrenzung von Antiraketen-Raketensystemen sieht nach sowjetischer Auslegung das Verbot der Erprobung solcher Waffen im Weltraum vor. Doch der Verzicht der Russen auf ihren Vorbehalt erklärt sich wohl aus neueren amerikanischen Erkenntnissen. Eine lückenlose Raketenabwehr ist, wie auch Wellershoff es sieht, nicht möglich. Deswegen schrauben die USA ihr einst ehrgeiziges SDI-Programm merklich herunter. US-Vizepräsident Quayle meinte noch dazu Anfang dieses Monats, das Parlament der USA, der Kongress, sei informiert worden von der Regierung, dass die SDI-Ausgaben von anfangs geplanten 150 Milliarden Dollar auf 25 Milliarden heruntergeschraubt werden. Der Kongress will noch weniger bereitstellen. In Genf geht es nun nicht nur bei START voraussichtlich zügig weiter. In der dortigen Abrüstungskonferenz der UNO werden zwischen insgesamt 40 Staaten, darunter 21 blockfreie und neutrale, unter anderem zwei andere Themen von großem Gewicht verhandelt. Einmal der Stopp aller Atomtests, zum anderen die weltweite Ächtung sämtlicher Chemiewaffen. Die Atommächte des Westens verweigern das totale Ende aller Atomversuche, weil kleine Tests aus zwei Gründen nötig bleiben. Einmal zur Kontrolle der fortdauernden Funktionsfähigkeit dieser Abschreckungswaffen, die seit über 40 Jahren zwischen den beiden Paktsystemen Kriege verhindert haben. Zum anderen, weil nur so zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen aller Art erprobt werden können. Doch zur Begrenzung der Tests ist man im Westen bereit. Zwei Verträge zur Begrenzung von zivilen wie militärischen Tests auf 150 Kilotonnen Sprengkraft liegen zwischen den Weltmächten seit 1974 und 1976 auf Eis. Der amerikanische Senat ratifizierte sie nicht, weil ausreichende Kontrollmöglichkeiten fehlten. In gegenseitigen Experimenten in den USA und der Sowjetunion sind diese nun gefunden worden. Hierüber berichtet Rolf Linkohr, sozialdemokratischer Abgeordneter des Straßburger Europaparlaments, selbst Physiker von Beruf. Er war an Ort und Stelle. Wir können also heute jede Explosion bis hinunter zu etwa 0,1 Kilotonne TNT nachweisen. Dazu muss man sagen, dass die Hiroshima-Bombe 20 Kilotonnen hatte und dass man für die Versuche mit dem freien Elektronenlaser, also Teil, wesentlicher Bestandteil des amerikanischen SDI-Programms, auch etwa 10 bis 20 Kilotonnen Sprengkörper braucht. Aber man kann also bis zu 0,1 Kilotonne hinab einen Nachweis erbringen. Die Wissenschaftler sind der Meinung, es gibt kein wissenschaftliches Problem mehr, so wie noch vor Jahren gesagt worden ist. Jetzt sind die Politiker dran. Sie haben sich bereits zu Wort gemeldet. Außenminister Baker kündigte die Ratifizierung beider Verträge für das kommende Jahr an. Damit sind die Teststopp-Verhandlungen in der Genfer UNO-Abrüstungskonferenz nicht zu Ende, denn dort geht es um den kompletten Abschluss aller Atomversuche. Doch ein Anfang wird gemacht. Das zweite Thema der 40-Staaten-Runde in Genf, die Ächtung aller Chemiewaffen, bekommt aber nach den Ankündigungen beider Weltmächte zur vorzeitigen Zerstörung aller vorhandenen Chemiewaffen, so Moskau, oder doch zu 80%, so Washington, enorme Chancen zum Durchbruch. Amerikas Präsident Bush legte am Montag vor der UNO-Vollversammlung sein Angebot dar. In den ersten 8 Jahren eines Abkommens über chemische Waffen sind die USA bereit, sagte Bush, fast alle, das heißt 98% ihrer chemischen Waffen zu vernichten, falls die Sowjetunion dem Abkommen beitritt. Und ich denke, sie wird es tun. Zweitens, wir sind bereit, binnen 10 Jahren alle unsere chemischen Waffen zu vernichten, falls sich alle die Staaten anschließen, die heute in der Lage sind, chemische Waffen herzustellen. Drittens, schon jetzt sind wir bereit, fast 80% unserer Vorräte zu vernichten, also noch während wir über ein Abkommen verhandeln, wenn die Sowjetunion sich bereit erklärt, ihre chemischen Waffen auf den gleichen Stand zu reduzieren und wenn wir uns auf Maßnahmen zur Kontrolle und Inspektion einigen können. In Genf liegen bisher 227 Seiten vorformulierter Vertragstext zur Chemiewaffenächtung vor. Im UNO-Abrüstungsausschuss wird in Untergruppen über die Details verhandelt, über die Kontrollen unter Vorsitz des Bonner Diplomaten Rüdiger Lüdeking, über die Übergangsmaßnahmen, etwa Datenaustausch nach Inkrafttreten, vor Zerstörung der Bestände, unter der Federführung des DDR-Diplomaten Walter Krutsch. Der Auftrag eines Exekutivrats für Chemiewaffenächtung, wo Inspektionen vor Ort binnen 24 Stunden im Fall des Verdachts der Vertragsverletzung beschlossen werden müssten, wird unter der Leitung eines Inders verhandelt. Hier geht es nun um sehr knifflige Details, gerade was die Kontrollen anbelangt. Trotz des Anstoßes glauben Sachkenner auch jetzt noch nicht, dass der Abschluss noch in diesem Jahr möglich wird. Immerhin, mit den Abmachungen der USA und der Sowjetunion über gemeinsame Kontrollversuche kommt man weiter. Auch die Industrie spielt mit. In der letzten Woche saßen in Australiens Hauptstadt Canberra anlässlich einer Konferenz von 67 Staaten erstmals Vertreter der Regierungen und der chemischen Industrie zusammen. Engste Kooperation zur Sicherheitskontrolle ist unentbehrlich. Weil die zwei Großen jetzt vorankommen wollen, geht es voraussichtlich mit der Chemiewaffenächtung endlich weiter. Zeichnet sich hier, wie manche schon besorgt kommen sehen, die Neuordnung der Welt durch die arm in arm marschierenden Supermächte ab? Wird da über Europa hinweg verhandelt? In der Chemiewaffenfrage sowieso nicht, wie wir gesehen haben. Beim Halbieren der strategischen Fernwaffen haben die Europäer in der NATO ihr volles Mitspracherecht. Mindestens einmal im Monat kommen Amerikas START-Unterhändler dazu aus Genf nach Brüssel. Botschafter Wegener schildert, wie das abläuft. Sie dauern meistens einen ganzen Vormittag. Danach treffen die Verhandler auch noch mit den militärischen Autoritäten der Allianz zusammen. Und es wird ein zweistündiges Arbeitsessen veranstaltet, was einem freieren, kommentierenden Austausch der NATO-Botschafter mit den amerikanischen Chefverhandlern dient. Sodass hier an der Allianz bei allen Allianzstaaten bis zum kleinsten eine aktuelle und vollständige Information über den Verhandlungsgang vorliegt, der natürlich in den Hauptstädten reflektiert wird, während die Amerikaner ihrerseits von diesen Genfer Arbeitstagen ein detailliertes Wissen über die Interessen, gegebenenfalls auch Sorgen der Verbündeten mitnehmen können. Hier also sind keine Pferdefüße. Trotzdem ist zum Jubel noch kein Anlass. Denn Chemiewaffen gelten heute als Atomwaffen des armen Mannes. Westliche Geheimdienste sprechen von 22 Ländern, die sie besitzen. Etwa ebenso viele verfügen über Mittelstreckenraketen, um sie zu verschießen. In der UNO-Abrüstungskonferenz werden die 21 blockfreien und neutralen unter Führung Indiens und Brasiliens verlangen Parallelität zwischen Beseitigung aller Atom- und aller Chemiewaffen. Die Großen wollen umgekehrt vor allem mit der Chemiewaffenächtung vorankommen, weil deren immer weitere Ausbreitung, allein 6 Länder im Nahen Osten haben sie, unberechenbare Gefahren heraufbeschwört. Dagegen ist längst erwiesen, dass die Atommächte, trotz dieses Besitzes letzter Waffen, hiermit in vollstem Verantwortungsbewusstsein umgehen. Der Chemiekrieg des Irak, erst gegen den Iran, dann gegen die Kurden im eigenen Land, spricht da eine andere Sprache. Vorstellbar ist, dass die Koppelung von chemischer Waffenächtung und Eindämmung der Atomwaffen letztlich den Ablauf sogar beschleunigt. Das Gegenteil ist leider auch denkbar. Schon deswegen, auch wegen der Schwierigkeit, Chemiefabriken in der ganzen Welt unter Kontrolle zu halten, scheint das Ende aller Atomabschreckung auf voraussehbare Zeit noch ausgeschlossen. Liegen DDR-Einwohner, die dort in der Bonner Botschaft Zuflucht gesucht haben, ließen sich auch heute nicht dazu bewegen, gegen die Zusicherung ihrer Ausreise in den nächsten 6 Monaten in ihre Heimatorte zurückzukehren. Im Laufe des Tages informierten sich die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Irmgard Adam-Schwetzer, und DRK-Präsident Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein vor Ort über die Lage. Aus der Prozess des Wandels in Osteuropa seinen Ausgang nahm, in der Sowjetunion selbst entwickeln sich die Dinge weiter. Heute verlor der Parteichef der Ukraine, Wladimir Schtscherbizki, sein Amt, nachdem er vor einer Woche bereits aus dem Politbüro hatte ausscheiden müssen. Damit musste in der zweitgrößten Sowjetrepublik einer der letzten Getreuen des früheren Parteichefs Brezhnev endgültig das Feld räumen. Aus Moskau, Hans-Peter Riese. Wladimir Schtscherbizki, letzter Vertrauter von Leonid Brezhnev im Politbüro der KPDSU und seit 17 Jahren Parteichef in der Ukraine, hat seinen letzten Posten heute verloren. Auf eigenen Wunsch, wie die Nachrichtenagentur TASS ausdrücklich meldete, wurde er von seinem Amt in Kiew entbunden. Die Neuwahl des ersten Sekretärs der ukrainischen KP erfolgte in Anwesenheit von Generalsekretär Michail Gorbatschow, der auch eine Ansprache vor dem Plenum des Zentralkomitees der Partei in Kiew hielt. Zur Wahl stellten sich schließlich bei dieser Sitzung 2 Kandidaten, beide Sekretäre der ukrainischen KP, Stanislav Gurenko und Wladimir Iwaschko, beide seit Jahren in Kiew in der engeren Parteiführung um Tscherbizki tätig. In geheimer Wahl, wie von das ausdrücklich vermerkt, wurde schließlich Iwaschko zum Nachfolger von Tscherbizki gewählt. Dessen endgültiger Abschied aus der Politik war in der vergangenen Woche eingeleitet worden, als er sein Amt als Mitglied des Politbüros der KPdSU verlor. Diesem Gremium hatte er bereits seit 1961 als Kandidat und dann seit 1971 als Vollmitglied angehört. Tscherbizki, der ein enger Vertrauter des früheren Parteichefs Leonid Brezhnev war, hatte sich in der Ukraine durch eine besonders rigide Russifizierungspolitik hervorgetan. Erst in letzter Zeit hatte er dem ukrainischen Nationalismus einen gewissen Spielraum auch in der Partei gegeben. Früher pflegte Tscherbizki auch auf nicht öffentlichen Parteiversammlungen nur Russisch zu sprechen. Heute wird auch in der Ukraine die Forderung nach einem eigenen Sprachgesetz, das dem Ukrainischen den Vorrang vor dem Russischen geben soll, immer lauter. Als gleichberechtigte Amtssprache ist Ukrainisch allerdings immer schon verankert gewesen. Tscherbizki galt im Moskauer Politbüro als einflussreicher Konservativer, als Gegner der Perestroika. Indessen war er für Gorbatschow so lange weniger gefährlich, als er durch seine konservative Politik in der Ukraine eine gewisse politische Stabilität und Ruhe garantieren konnte. Dies scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein und er musste gehen. Dass Gorbatschow selber zur Neuwahl nach Kiew reiste, lässt darauf schließen, dass die Zentrale dort nicht einfach ihren Kandidaten durchsetzen kann, sondern um einen ihr genehmen werben muss. Der neue erste Sekretär Iwaschko ist bisher nicht sonderlich hervorgetreten. Jedenfalls hat er sich nicht als eindeutiger Reformer im Sinne Gorbatschows ausgewiesen. Auf dem letzten Plenum des Zentralkomitees in Moskau hatte der Sekretär Jetschenko für die ukrainische Partei gesprochen, dem von Beobachtern ebenfalls Chancen auf die Nachfolge Tscherbizkis eingeräumt worden waren. Die Ukraine ist nach der RFSFR die größte Republik der UdSSR und insofern gerade im Sinne der Nationalitätenproblematik für Gorbatschow von besonderem Interesse. Sollten in dieser Republik Unruhen wie in Armenien oder den baltischen Staaten ausbrechen, wäre dies eine ernsthafte Bedrohung der Stabilität der gesamten Sowjetunion. So, jetzt steht endlich unsere Leitung nach Warschau in der Botschaft der Bundesrepublik. Dort halten sich inzwischen etwa 600 Menschen aus der DDR auf, die ihre Ausreise in die Bundesrepublik erzwingen wollen. Heute kann ich von dieser Regel abweichen. Es gibt in Variationen nur ein Thema, die Ausreise der Menschen aus der DDR, die in den Botschaften der Bundesrepublik Deutschland in Prag und Warschau Zuflucht gesucht hatten. Mehr als 5000 Deutsche aus der DDR sind bereits aus Prag kommend in der Bundesrepublik eingetroffen. In 5 Sonderzügen der DDR-Reichsbahn wurden sie mit einem für viele beklemmenden Transit durch die DDR nach Hof in Bayern gebracht, von wo aus sie dann in die Durchgangsstellen weitergeleitet wurden. In Hof auf dem Hauptbahnhof war Peter Lützenkirchen vor Ort. Heute früh, kurz nach 6 Uhr, im Bayerischen Hof. Der erste Sonderzug mit 1210 Botschaftsflüchtlingen aus Prag trifft nach über 5 Stunden Fahrt ein. Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk halten Eintopf und Erbsensuppe, aber auch Kinderwindeln bereit. An Reaktionen bei den Betroffenen gab es so ziemlich alles. Laute Freude, ungläubiges Staunen, Freudentränen, Nervenzusammenbrüche. Als Bundesaußenminister Genscher gestern am frühen Abend den Menschen aus der DDR in der Bonner Botschaft in Prag den Sachverhalt ihrer bevorstehenden Ausreise mitteilte, konnte er schon seinen ersten Satz nicht zu Ende bringen. Der Jubel der bis dahin bereits auf etwa 4000 Köpfe angewachsenen Menge unterbrach ihn. Im Laufe des Abends und der Nacht setzten sich dann die Züge der DDR-Reichsbahn in Bewegung. Aus Prag eine Schilderung der dramatischen Ereignisse von Walter Tauber. Vor der Botschaft der Bundesrepublik in Prag haben sich etwa 200 DDR-Bürger niedergelassen, die hoffen doch noch in die Botschaft zu kommen und dann in die Bundesrepublik ausreisen zu können. Unter ihnen sind auch Kinder und Säuglinge. Die Botschaft ist mittlerweile von tschechoslowakischer Polizei abgeriegelt. Vor dem verschlossenen Eingang sind 3 Polizeibeamte postiert. An der Rückfront der Botschaft, wo die DDR-Flüchtlinge in den vergangenen Wochen den Zaun überstiegen hatten, um aufs Botschaftsgelände zu gelangen, patrouillieren eine ganze Reihe von Polizisten. Die Ausweise der Passanten werden kontrolliert und DDR-Bürger weggeschickt. Im weiteren Raum um die Botschaft sind Polizeistreifen mit Hunden unterwegs. Auch sie halten DDR-Bürger an und fordern sie auf, das Gelände zu verlassen. Sonst unternehmen sie aber nichts. Zurzeit dürfte es für DDR-Bürger unmöglich sein, in die Botschaft zu gelangen. Ob sich dort im Augenblick noch Flüchtlinge aufhalten, ist nicht festzustellen. Es waren nach Mitternacht noch etwa 100 Flüchtlinge auf das Botschaftsgelände gelangt. Sie scheinen allerdings schon heute früh mit Bussen zum Bahnhof gebracht worden zu sein, wo sie ebenfalls noch ausreisen konnten.